Telekom Fernsprecher Sonnenallee 13 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine sehr schön hochgewachsene Löwenzahnpflanze und ein Coca-Cola-Deckel mit der Aufschrift mit Code im Deckel, was immer das sein mag. Ansonsten hier in der Sonnenallee keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.